Mund, Bäcker, Busen erhöht. Sie wollen Gewalt um jeden Preis. Das Gesetz der Straße geht in den Rest, was keiner besser weiß. Die Kids von der Straße sind die Retter des Asphalt. Ihr Leben, das ist Kampf, ihr Gesetz ist die Gewalt. Die Kids von der Straße sind die Retter des Asphalt. Ihr Leben, das ist Kampf, ihr Gesetz ist die Gewalt. Gebrochene Nasen sind das Resultat. Keinen von den Kids stört das, sie machen alles platt. Verletzte liegen auf dem Pflaster in ihrem eigenen Blut. Die Gefühle in den Kids sind nur Hass und Wut. Die Kids von der Straße sind ihre Tage, ist das Fight. Ihr Leben, das ist Kampf, ihr Gesetz ist die Gewalt. Ihr Leben, das ist Kampf, ihr Gesetz ist die Gewalt. Mund, Bäcker, Busen verhüllt, sie wollen Gewalt um jeden.